So viel von Miller Franz geschwätzt. Ein Zitat zum Schluss. Das ist genau vor 12 Jahren an der Durchstelle, glaube ich, gefallen, wo der Miller Franz beinahe gestehnigt ist, nur weil er gesagt hat, wir haben euch lieb und ihr könnt uns gern. Okay, er hat jetzt auch gewollt, dass ihr drüber lache. Hammer, und beim nächsten Lied, da wackelt die Buchse Ben allein hin.